Guten Tag und hallo. Hier sind wir wieder beim deutschsprachigen Programm auf dem Radiosender der Studenten der Universität von North Colorado. In der nächsten halben Stunde hört ihr ein Nachrichtenprogramm in der deutschen Sprache. Wir behandeln Themen wie zum Beispiel deutsche Politik, internationale Politik, Wirtschaft, Sport und Kultur. Okay, heute Abend bei deutschsprachigem Radioprogramm haben wir einen Austauschstudent aus Deutschland. Er heißt Gerrit Krüger und wir werden ihm über Deutschland fragen. Die erste Frage kommt von Nicole aus Deutschkurs 201 und sie fragt, wo wohnst du genau in Deutschland? Ja, also ich studiere an der Universität Oldenburg. Oldenburg ist eine Stadt mit 160.000 Einwohnern im Nordwesten von Deutschland. Aber ursprünglich komme ich aus einer relativ kleinen Stadt, 20.000 bis 30.000 Einwohnern. Die Stadt heißt Northeim und ist ziemlich in der Mitte von Deutschland gelegen. Also wenn man sich die Landkarte anguckt, genau eigentlich in der Mitte. Und die nächstgrößere Stadt ist Hannover. Okay, nächste Frage. Ja, diese Frage ist von Mike gefragt. Er ist im Kurs 301 und er hat gefragt, warum hast du Amerika ausgewählt und nicht Australien oder England? Ein Hauptgrund, also als erstes muss ich sagen, ich war schon mal ein halbes Jahr in England. Der zweite Grund ist, dass die Universität Oldenburg, an der ich in Deutschland studiere, hat bessere Partnerverbindungen nach Amerika als zum Beispiel nach Australien. Und ja, ich war schon mal 4 Wochen lang in Amerika für einen Urlaub und es ist ein tolles Land mit vielen verschiedenen Landschaften, ein Riesenland, und deswegen habe ich mich für Amerika entschieden. Gwenna aus dem 101-Kurs fragt dich, was machen Sie am Wochenende? Was mache ich am Wochenende? Ich mache gerne Sport. Ich gehe abends gerne weg, also Kneipen oder auch tanzen, das macht Spaß, in Discos, ja, oder lesen. Es kommt darauf an, wenn man an der Uni ist, dann liest man eigentlich genug, dann lese ich nicht so viel am Wochenende, aber sonst Semesterferien lese ich auch gerne. Oder besuche Freunde, solche Sachen. Okay. Und die nächste Frage kommt von Kara. Sie ist in Deutsch 201. Wie findest du Colorado? Ich fand Colorado sehr gut, weil ich die Berge mag. Ich mag hohe Berge. Dort, wo ich studiere, in Deutschland ist alles sehr flach. Es ist viel total anders und mir gefällt Colorado sehr gut. Also die Leute sind sehr nett. Die Berge nochmals einfach manchmal richtig atemberaubend und die Uni ist nett, ich habe bis jetzt viele nette Leute hier kennengelernt und deswegen gefällt mir Colorado durchweg sehr gut. Okay. Gut. So. Maureen, sie ist im Deutschkurs 301 und sie fragte, haben Sie kulturelle Schock schon erfahren und ist es schwer hier zu integrieren? Ich denke, dass es für Europäer insgesamt betrachtet nicht so schwer ist, sich hier zu integrieren, weil doch viele Sachen ähnlich sind. Das Essen ist nicht anders, Musik, die Leute, man fährt Autos auf der rechten Seite der Straße. Das sind alles so Beispiele, die es eigentlich relativ nicht zu schwer machen, sich hier zu integrieren. Dann Kulturschocks in dem Sinne, ich würde sie nicht als Schock bezeichnen, es sind manchmal Unterschiede, die man wahrnimmt und zum Beispiel ganz banale Sachen, viele Amerikaner grüßen einen sehr oft, obwohl man sie gar nicht kennt oder noch nie gesehen hat. Oder ja, die Universität, das sind so alle Sachen, oder wie man hier wohnt, das sind Unterschiede, aber ich würde es nicht als Schocks bezeichnen. Es ist erträglich. Okay. Nächste Frage. Kommt von Austin in Deutsch 201. Was magst du zum Spaß in Deutschland? Zum Spaß? Ja, wie ich gesagt habe, ich mache sehr viel Sport und mein Hobby ist, ich mache Aikido. Das ist eine japanische Kampfkunst, kommt aus Japan. Kann ich leider hier an der Uni nicht machen, aber das mache ich schon ziemlich lange und auch ziemlich intensiv. Dann gehe ich gerne mal laufen und ja, auch wie ich gesagt habe, am Wochenende oder auch mal in der Woche abends weg, tanzen. Und Musik, ich höre auch gern Musik und ich habe auch mal ein klassisches Instrument gespielt und manchmal übe ich das auch noch, die Oboe. Okay, nächste Frage. Ich weiß nicht, wer diese Frage geschrieben hat, aber sie fragte, oder er fragte, was für Unterschiede gibt es zwischen Deutsche und Amerikaner Unis? Deutsche, amerikanische Unis? Ja, das ist eine gute Frage, weil es gibt doch relativ viele Unterschiede. Also ganz grob gesagt, ich habe die Erfahrung gemacht, dass die amerikanische Universität mehr verschult ist. Man hat viel mehr genaue Stundenpläne, sage ich es mal. Dann sind die Kurse, man sitzt mit weniger Leuten in Kurse. Die Beziehung zu den Professoren oder zu den Lehrern ist viel intensiver, viel näher. In Deutschland ist es so, man hat Vorlesungen und sitzt dann oftmals mit 100, 200 Leuten dort. Und dann hört man dem Professor zu, aber man kennt ihn auch nicht wirklich. Ein weiterer Unterschied ist, wie die ganzen Kurse aufgebaut sind. Hier in Amerika hat man Tests oder Exams während des Semesters und in Deutschland ist es so, dass man in der Regel nur eine Prüfung am Ende des Semesters hat. Dafür kann es in Deutschland auch mal sein, dass man während der Semesterferien arbeiten muss, zum Beispiel eine Hausarbeit schreiben, ein größeres Projekt. Und man hat in der Regel bei den meisten Studiengängen Abschlussklausuren. Nächste Frage. Jennifer Müller von 101 kurz fragt, wie lange bleiben Sie hier? Also erstmal ist geplant bis Ende Mai. Das Semester hier endet Mitte Mai und dann besuchen mich wahrscheinlich meine Familie noch und dann wollen wir noch einen Roadtrip machen zum Yellowstone Park und vielleicht habe ich noch die Möglichkeit, hier noch ein Praktikum am Anschluss an der Zeit zu machen. Das heißt, es kann theoretisch sein, dass ich sogar bis Anfang Oktober hier in den Staaten bleibe, weil auch gerade das nächste Semester in Deutschland an meiner Uni erst am 22. Oktober beginnt. Und nächste Frage über Fußball. Was ist deine Lieblingsfußballmannschaft? Ja, ganz klar, meine Lieblingsfußballmannschaft ist Werder Bremen. Liegen auch zurzeit auf Platz 1 der deutschen Bundesliga und großartige Mannschaft, spielen super Fußball, sehr offensiven Fußball, sehr attraktiv. Bin ein ziemlich großer Fan von Werder Bremen. So, diese Frage ist von Ellen gestellt. Und sie ist in 301. Und sie fragte, willst du später in den USA leben oder bleiben sie in Deutschland? Also erstmal werde ich mein Studium in Deutschland abschließen, weil ich einen deutschen Diplomstudiengang studiere. Ich studiere Wirtschaftswissenschaften. Und dann liegt es nahe, erstmal in Deutschland zu gucken, ob man dort Arbeit findet. Ich muss aber sagen, dass ich nicht abgeneigt bin im Ausland, das heißt auch in Amerika zu arbeiten. Das kommt natürlich dann immer darauf an, was man, wie das Umfeld ist, ob man überhaupt die Möglichkeit hat, ob man dort eine Arbeit findet, wie es einem gefällt. Ich bin da tendenziell nicht abgeneigt, aber insgesamt muss ich sagen, dass ich meine Zukunft jetzt gerade eher in Europa sehe. John Laubach fragt, wie teuer ist es, in Deutschland zu wohnen? Ich kann die Frage eigentlich nicht pauschal beantworten. Ich kann es nur im Vergleich zu Amerika beantworten. Vielleicht ist das auch, aber nicht ganz richtig. Ich denke, dass es in Deutschland generell etwas günstiger ist zu wohnen. Wohnungen sind wohl günstiger und auch Hauspreise sind günstiger. Okay. Nächste Frage kommt von Laura aus Deutschkurs 201. Wie ist die Arbeitslosigkeit in Deutschland im Vergleich zu hier in Amerika? Die Arbeitslosigkeit ist höher in Deutschland. Das ist eines unserer großen Probleme, die wir in Deutschland haben, weil viele Leute in Deutschland sind arbeitslos. Und wenn man arbeitslos hat, wenn man keine Arbeit hat, auch über einen längeren Zeitraum, bekommt man einfach schnell das Gefühl, nicht gebraucht zu werden in der Gesellschaft. Ich habe keine genauen Zahlen. Ich glaube, die Arbeitslosigkeit in Deutschland liegt im Gesamtdeutschland ungefähr bei 9%. Ich weiß jetzt nicht, wie es hier in den USA ist. Ich glaube, bei zwischen 4 und 5%. Und es gibt in Deutschland relativ große Unterschiede zwischen Ost und West. In Ostdeutschland ist die Arbeitslosigkeit zurzeit viel, viel höher. Es gibt einzelne Länder mit fast 20% Arbeitslosigkeit. Das ist sehr, sehr viel. Dafür in manchen Ländern in Westdeutschland ist sie sehr gering, gerade im Süden bei 4%. Aber gerade haben wir in Deutschland einen relativ lang anhaltenden, konstanten Aufschwung, dass die Arbeitslosigkeit geht etwas zurück, aber sie ist nach wie vor relativ hoch. Kevin Swope von dem 101-Kurs fragt, findest du es hier in Colorado leichter, betrunken zu werden? Ich denke, wenn man betrunken werden will, kann man das wohl überall, egal in Colorado oder in Deutschland. Ich interpretiere deine Frage aber dahingehend, dass es wohl in Colorado etwas schwerer ist, Alkohol offiziell zu kaufen. Ich sage die Antwort auf die Frage, nein, ich denke nicht, dass es hier schwerer ist, betrunken zu werden. Wenn man Alkohol haben möchte, kaufen möchte, kriegt man ihn, egal wie alt man ist. Gut. Und die nächste Frage, niemand hat es untergeschrieben, aber es ist eine Frage über Mode in Deutschland. Und die erste Frage ist, was für Klamotten sind schick in Deutschland und ist Mode wichtig? Gut, ich bin vielleicht da etwas der falsche Ansprechpartner, weil ich mich nicht so in Mode auskenne. Ich versuche die Frage aber trotzdem zu beantworten. Ich denke, dass jetzt viele junge Leute, viele Studenten sich auch relativ an der amerikanischen Art Klamotten orientieren. Ich persönlich trage gerne Jeans, Turnschuhe zur Uni oder Sweatshirt. Also ich denke, die Mode wäre jetzt für junge Leute ist ziemlich ähnlich wie hier in den Vereinigten Staaten. Okay, nächste Frage kommt von Jordan in Deutsch 201 und er fragt, wie findest du die EU? Ich finde die EU gut. Im Moment sind 25 Mitgliedstaaten. Deutschland ist ein Mitglied der EU. Ich finde die EU gut, weil es viele Vorteile für Deutschland hat. Zum Beispiel haben wir eine gemeinsame Währung, den Euro, und ich kann nach Frankreich, Schweden, in die Niederlande fahren und muss kein Geld umtauschen. Und dann denke ich, ist auch, dass für die Wirtschaftskraft Europas in globaler Sicht nur Vorteile vorteilhaft ist, wenn man einen gemeinsamen Wirtschaftsraum hat. Es gibt natürlich auch Probleme mit der EU. Gerade es sind einfach viele verschiedene Länder, viele andere Sprachen und alles läuft nicht rund, aber insgesamt betrachtet finde ich die EU gut. Justin Weaver von 101 Kurs fragt, hast du schon in Colorado Ski gelaufen? Nein, Ski bin ich noch nicht gefahren. Ich muss auch dazu sagen, dass ich noch nie Ski gelaufen, also nur Abfahrtski bin ich noch nie gelaufen. Vielleicht klappt das bis jetzt, wird es nochmal klappen. Schnee liegt ja schon genug in den Bergen. Mal sehen. Laura aus dem 201 Kurs fragt, gibt es große Vorurteile gegen Türken in Deutschland? Ja, es gibt Vorurteile gegen Türken in Deutschland, wie in anderen Ländern gegenüber Minderheiten auch. Gerade Vorurteile, die dahin abziehen, dass sich Türken in Deutschland nicht richtig integrieren würden. Generell sind Vorurteile ja als negativ anzusehen, weil es ja bedeutet, dass man sich ein Urteil über eine Person, über einen Menschen gemacht hat, ohne mit ihm Kontakt gehabt zu haben oder mit ihm gesprochen zu haben. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass sich die meisten Vorurteile nicht bestätigen, wenn man mit der betreffenden Person oder Personengruppe Kontakt gehabt oder gesprochen hat. Okay, noch eine Frage, das hat etwas mit Politik zu tun, auch von Jordan in Deutsch 201. Wie findest du die große Koalition? Ich finde die große Koalition nicht gut. Als ich vor 2 Jahren gewählt hatte, hatte ich auch gehofft, dass gerade keine große Koalition in Deutschland steht. Die große Koalition macht meiner Meinung nach keine gute Arbeit zurzeit, weil es 2 große Parteien sind, die doch ziemlich unterschiedliche Vorstellungen von Politik in den verschiedenen Bereichen haben. Und deswegen habe ich zurzeit den Eindruck, dass sie sich mehr blockieren, als sinnvolle Arbeit zu machen. So, ich finde die große Koalition nicht gut. Ich habe keine Frage mehr. Ich auch nicht. Ja, was hörst du gern für Musik? Du hast früher über Musik gesprochen. Ja, ich höre gerne Rockmusik, klassischen Rock. Ich höre gerne Rockmusik der 80er, aber auch klassische Musik und teilweise auch Jazz. Und für deutsche Musik, was hörst du gern? Deutsche Musik, ich höre manchmal gerne, ich höre Herbert Grönemeyer. Auf Partys auch manchmal gerne die Ärzte. Und das sind so meine Lieblingsbands in Deutschland. Okay. Vielleicht haben wir eine letzte Frage. Wie findest du die Wetter in Deutschland im Vergleich zu Amerika oder umgekehrt, egal? Das Wetter hier finde ich in Colorado viel besser als in Amerika. Es ist erstmal eine ganz schöne Umstellung gewesen, ich habe nie gedacht, dass es hier im November, wir haben jetzt gerade November, noch so warm sein kann. Und was besonders toll ist, dass es hier sehr wenig Regen gibt. Gerade daher, wo ich studiere in Oldenburg, ist doch häufig Regenwetter. Und manchmal geht einem das ganz schön auf die Nerven. Und deswegen ist das Wetter hier einfach nur fabelhaft. Okay, so vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Vielleicht haben wir keine Fragen. Keine Fragen, ja. Ja, dann bedanke ich mich auch. Ich habe das gerne gemacht. Okay. Fragen zu beantworten. Vielleicht kommst du wieder für ein Weihnachten-Interview oder sowas. Kein Problem, ich bin ja wie gesagt noch etwas hier. Ja. Okay, vielen Dank. Bitte. Und das war es. Bis nächstes Mal auf Deutschclub Radio. Und das war's auch schon wieder, das deutschsprachige Programm auf dem Radiosender der Studenten der Universität von Nord-Colorado. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Tschüss, bis nächste Woche.